Erster, wir müssen gut auf das hören, was wir gelernt haben. Sonst verlieren wir den richtigen Weg. Zweiter, früher brachten Engel Gottes Worte. Wer nicht gehorchte, bekam eine gerechte Strafe. Dritter, Jesus sprach zuerst über die Rettung. Andere Menschen hörten ihn und sagten uns die Wahrheit. Wir dürfen diese Rettung nicht ignorieren. Vierter, Gott zeigte seine Kraft durch Wunder. Er gab den Menschen auch den Heiligen Geist. Das tat er so, wie er es wollte. Fünfter, Gott gab den Engeln keine Macht über die neue Welt. Wir sprechen über diese Welt. Sechster, in der Schrift steht eine Frage. Warum denkt Gott an die Menschen? Warum kümmert er sich um sie? Siebter, du machtest den Menschen für kurze Zeit kleiner als die Engel. Aber du gabst ihm große Ehre. Achter, Gott gab dem Menschen Macht über alles. Nichts ist davon ausgenommen. Aber heute sehen wir das noch nicht überall. Neunter, wir sehen aber Jesus. Er war kurz kleiner als die Engel. Er litt und starb für alle Menschen. Jetzt hat er große Ehre bei Gott. Zehnter, Gott hat alles gemacht. Er wollte viele Kinder zu sich führen. Deshalb musste Jesus leiden. So wurde er der perfekte Retter. Elfter, Jesus macht die Menschen rein. Er und die Menschen haben denselben Vater. Deshalb nennt er sie seine Brüder. Zwölfter, Jesus sagt, ich werde meinen Brüdern von dir erzählen. Ich werde in der Gemeinde für dich singen. Dreizehnter, er sagt auch, ich vertraue auf Gott. Und er sagt, hier bin ich mit den Kindern von Gott. Vierzehnter, die Kinder sind Menschen aus Fleisch und Blut. Deshalb wurde auch Jesus ein Mensch. Er starb, um die Macht des Teufels zu zerstören. Fünfzehnter, viele Menschen hatten ihr ganzes Leben lang Angst vor dem Tod. Jesus macht diese Menschen jetzt frei. Sechzehnter, Jesus hilft nicht den Engeln. Er hilft den Nachkommen von Abraham. Siebzehnter, er musste so werden wie seine Brüder. So konnte er ein guter Diener für Gott sein. Er nimmt die Sünden der Menschen weg. Achtzehnter, Jesus litt selbst und wurde geprüft. Deshalb kann er allen Menschen helfen, die heute Prüfungen haben.